dass aber jede Auszahlung an den Geldverleiher zugleich eine Rückzahlung eines Teilbetrages ganz selbstverständlicher und unumstößlicher Weise bedeuten müsse. Das nicht verstanden zu haben, ist mit die Ursünde des Arischen, die geboren ward in und durch die bis zum heutigen Tage nicht als solche erkannte Ursünde des jüdischen Geistes. Hier die tiefste und geheimste Wurzel des jüdischen Weltsieges, die zugleich uns die Verschiedenheit zwischen fassendem und beweglichem Geiste zeigt, dieweil sich der eben in diesen Bereichen des beweglichen Denkunfähige, das als Gesetz, als Gegebenes, als Selbstverständlichkeit einreden und vorschreiben ließ, was die kritische Fassenskraft des eben von derartigem, dem beweglichen Denkbereiche zugehörigen Fassungslosen überschritt und ausschaltete. Hier zum ersten Male wirklich aktiv und selbstherrlich gedacht haben, heißt zugleich das Ende des furchtbaren, über alle Vorstellbarkeit hinausreichenden Weltbetruges des Judentums herbeigeführt haben. Wenn wir aber bedenken, dass das Judentum durch Psychagogenkünste und Kniffe es durchzusetzen gewusst hatte, dass diese Ungeheuerlichkeit des Zinses als etwas Natürliches, Gegebenes, Gesetzmäßiges, ein durch Rechtsgrundsätze zu schützendes sei und bliebe, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass es sich gar nicht den Wirtschaftsvölkern anpassen wollte, wissend und in rabbinatischer Tradition von Geschlecht zu Geschlecht mit fanatischer Zuversicht weitergebend, dass es ihm eben aufgrund dieser den Nichtjuden aufgezwungenen Gesetzlichkeiten gelingen würde und müsste, die Weltherrschaft zu erlangen. So bemächtigen sich die Kinder Israels einerseits des Geldes, wussten aber auch andererseits jene Auffassung und Deutung seines Wesens einzuführen, die bewirken musste, dass seine Hüter und Mehrer zu Herren über alle Dinge, Werte und also Menschen zum Schlusse unweigerlich wurden. So von aller religiösen Ekstase und Mystik befreit, halten wir das Geheimnis des jüdischen Weltsieges in Händen und wollen uns die derart möglich gewordene Lösung und Erlösung durch keine Macht der Welt mehr entreißen lassen. So wurde denn das einzige Ding auf Erden, das durch Verleihung nichts an Wert verliert und dessen Verleihen demnach am geringsten unter allen Dingen dieser Welt zu werten wäre, zum gewertetsten und kostbarsten Leihobjekte gemacht, dessen wahre Deutung das Judentum als nie zu entschleierndes Geheimnis vor dem Arier hüten zu können vermeinte. Wird aber das Verständnis für das hier in seiner philosophischen Begründung vorerst nur den Geistigen übermittelte, ein allgemeines im Volke, dann ist auch das Judentums letzte Weltmachtstunde gekommen und das Infandum scelus morte piandum, wie es die Leninsche Prophezeiung vorausverkündete, hat seinen Höhepunkt und sein Ende gefunden. Diese Prophezeiung aber hat gar nichts Geheimnisvolles und ist als die klare Einsicht eines der wenigen, der eben das jüdische Welteroberungssystem durchschaute, vereinfachst erklärt und gedeutet. Solange der Mensch nicht glauben kann, dass eine Sache, eine Vorstellung, eine Denkweise, ein Begriff Wahnsinn und Irrtum zu sein vermögen, trotzdem Jahrhunderte, ja Jahrtausende alte Deutung und Auffassung ihrer Heiligung ausgesprochen zu haben scheinen, solange ist kein fortschreitendes Wissen auf irgendeinem Gebiete möglich. Ebenso aber wie Jahrtausende von Sonne und Erde einen grundfalschen Begriff sich gemacht hatten, und ebenso wie die Erkenntnis doch eines Tages damit aufzuräumen gewusst hatte, ebenso wird und muss der Tag für den arischen Menschen kommen, wo er in aller Ruhe, Gelassenheit und Unbeirrbarkeit weiß und einsieht, dass er Jahrtausende hindurch über Geld und Geldeswert falsch gedacht hat, dieweil er eben nicht selber dachte, sondern hierin eben vom Judentume gedacht wurde. Aber das Verhängnis des Zinses hätte, am Privaten angewandt, trotz aller Verheerungen doch nicht die völlige Vernichtung arischer Staaten bewirken können. Dazu war das Volk doch zu fleißig, zu anspruchslos, zu sehr verwurzelt in Arbeit und Heimatboden. Wenn nicht ein zweites, neues zu Geld und Geldleihe hinzugetreten wäre, was die gesamte Grundlage arischen Bestehens erschüttern sollte. Die Anwendung der gleichen Gesetze von Geld und Geldleihe auch auf den arischen Staat. half sich doch im Mittelalter das ausgewucherte Volk mit Plünderungen, mit Vertreibungen, mit Gewalttaten dort, wo Ratlosigkeit vor dem Unverstandenen keine anderen Hilfsmittel zur Verfügung hatte, als derart vorübergehende und niemals das unverstandene Übel an der ungesehenen Wurzel ergreifende. Erst dort aber, wo der in Geldnot befindliche Staat nicht anders wie jeder Privatmann sich in seiner Geldnot an die Geldbesitzenden um Hilfe wandte, erst da beginnt das Ziel der Weltherrschaft in absehbarer Ferne, sich dem Judentum zu zeigen, und die Prophezeiungen der Vorväter gewinnen greifbare Gestalt. So heißt es denn, die Beziehungen des Staates zu Geld und Geldleihe vorerst genauestens ergründen, um dem Geheimnis des jüdischen Weltsieges auf seine geheimste Spur zu kommen. Als das Geld noch in nichts anderem als barer Münze bestand, war das Hoheitsrecht des Staates, der diese Münze prägte, ein unbezweifeltes und von niemandem bestrittenes. Damals aber zerbrach sich auch kein Mensch den Kopf darüber, ob und inwieweit der Staat ein Recht habe, Münzen zu prägen und in Umlauf zu setzen. Denn da ja die Metallmünze außer dem Geld Wert auch Warenwert besaß, dank dem Warenwerte des Metalles, so konnte niemals ein Zweifel darüber aufkommen, dass und ob der Staat berechtigt sei, so viel Münzen auszugeben, als er eben benötigen mochte. Vergessen wir nie, dass das Geld nicht nur Wertmesser, sondern auch Wertträger ist. Dass es aber auch in sich den Wert trägt, also beträgt, den es misst, das unterscheidet es vom Längenmesser, dessen Besitz nicht zugleich Anspruch auf das durch ihn Gemessene einschließt. Dies mit jeder Art von Geld untrennbar verknüpfte, konnte in seinem tieferen Wesen so lange nicht erkannt werden, als man den Wert, den die Münze beträgt, durch den wahren Wert des Metalles bedingt vermutete. Es war auch gar nicht nötig, sich über solche Feinheiten den Kopf zu zerbrechen, solange noch kein anderes Geld als metallisches im Umlauf war.